Deutschlandfunk Interview. Im November waren die Kongresswahlen in den USA. In der Nacht wurden die Neubesetzungen in Senat und Repräsentantenhaus dann umgesetzt. Die weitreichendste Veränderung ist sicherlich, dass nun die US-Demokraten wieder eine Mehrheit im Repräsentantenhaus haben. Die Republikaner bauten dagegen ihre Mehrheit im Senat aus. Und die neuen Abgeordneten im Repräsentantenhaus bekommen direkt ein gewaltiges Thema auf den Tisch: den Haushaltsstreit und die Folge, die Lahmlegung wichtiger US-Behörden. Und am Telefon ist nun James Bindenagel, ehemaliger US-Spitzendiplomat. Ende der 90er Jahre war er auch Geschäftsträger der US-Botschaft in Deutschland. Mittlerweile lehrt er an der Universität Bonn zu internationalen Beziehungen. Guten Morgen, Herr Bindenagel. Guten Morgen, Frau Ingel. Wird diese Haushaltsblockade in den USA noch einige Zeit anhalten? Ja, offensichtlich wird es auch weitergehen. Es ist auch wirklich eine Frage, wer wird dann auch der erste Schuld haben? Und das auch, zeigt man mit der Entscheidung von dem Haus, von dem Repräsentantenhaus, diese zwei Haushaltsentwürfe auch an den Senat. Dann dieser schwarze Peter ist jetzt in dem Senat und auch an den Präsidenten. Schwarzer Peter an den Senat und den US-Präsidenten. Versucht man also damit bei diesem Symbolthema Mauerbau Trump direkt eine ganz große Niederlage zuzuführen, indem er vielleicht bei seinen Wählern nicht mehr punkten kann? Ja, natürlich ist es auch komplizierter, weil man natürlich hat seine Anhänger, das auch große Bedeutung auch für den Präsidenten. Aber es ist, war sehr, sehr interessant auch mit Senator Schumer, auch also am Mittwoch, den Tag davor, Schumer hat ihm gefragt, Mr. President, warum machen Sie dann auch nicht diesen weiter Kompromiss? Ja? Hat er dreimal gefragt und der Präsident hat gesagt, ich würde dann dumm aussehen. Das ist auch eine sehr schwierige Lage, wo man auch verhandeln kann. Wenn es über Tatsachen oder wirklich Border Control, das heißt für den Grenzen, oder eine Mauer, das kann man. Aber wenn es auch um eine Frage von dem Aussehen der Mann ist, auch schwierig. Stichwort also Gesichtsverlust. Nun ist hier ja schwer, einen Kompromiss zu erzielen. Entweder man kriegt physisch eine Mauer dorthin gestellt, wie es Trump vorschwebt, oder eben nicht, wie die Demokraten es sagen. Wie soll man sich da einigen? Ja, das ist auch kein, wenn man auch klug ist, dann kann man auch wirklich denken, dass auch dieser 1,6 Milliarden, dass die Demokraten auch auf den Tisch gelegt haben, auch für den Border Security, das ist auch die Sicherheit von den Grenzen, das kann man auch anders beschreiben. Ja? Das ist teilweise auch für den Grenzkontrolle und auch kann er sagen, das ist auch Teil der Mauer. Das ist auch ein Kompromiss ist möglich. Das heißt, es wäre die Wortwahl schlichtweg, genau, dass Trump wegkommt von dieser Idee, dass da physisch über die gesamte Grenzlänge hinweg eine Mauer stehen muss. Ist das denn wahrscheinlich oder nimmt Trump das jetzt auch zum Beispiel als Versuch, um die Demokraten auch eben mit einer kompletten Niederlage dastehen zu lassen? Das heißt, er gibt nicht nach, die Schließung der Behörden hält an, er versucht die Schuld den Demokraten zuzuschieben und hofft, dass sie dann komplett nachgeben. Wäre das typisch Trump? Ja, das ist mehr, wie man auch gesehen habe. Er hat dann auch sehr stark am Anfang und dann hat er dann auch mit einer weißen Fahne auch entschieden, dann machen wir weiter. Aber es ist auch tiefer. Tiefer ist dann auch, was Kevin McCarthy auch in dem Repräsentantenhaus gesagt hat, die Republikaner stehen dann auch gegen die Regierung, auch für die persönliche Freiheit. Und die Demokraten stehen dann auch für Regierung, auch die Freiheit zu schützen. Das ist wirklich eine unterlegene, sehr wichtige Auseinandersetzung. Wie sieht man auch, wie polarisiert das dann? Es wird auch ein Kompromiss an der Mauer kommen, aber wird dann auch, dieser Streit wird dann auch dauern. Der Streit wird dauern. Welche direkten Konsequenzen hat das, wenn über längere Zeit hinweg die Bundesbehörden nun sehr eingeschränkt nur funktionieren? Ja, das ist natürlich auch erst, wird es auch teilweise viel Geld kosten. Das letzte Mal über 20 Milliarden Dollar gekostet. Es wird dann auch Arbeitsplätze gekostet. Es wird dann auch für den anderen Firmen, die auch mit der Bundesregierung auch so Verträge haben, die werden auch Verträge verlieren. Und das wird dann auch anfangen, auch zu erodieren, auch diese Wirtschaft, was wir dann haben. also möglicherweise größere Konsequenzen. Dann schauen wir mal auf die sich ja jetzt verändernden Mehrheitsverhältnisse. Wir haben es schon gehört, die Demokraten haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Auf der anderen Seite, Sie haben es auch schon angedeutet, ist jetzt Kompromissfindung zwischen den beiden großen politischen Lagern wichtiger denn je. Sehen Sie da mehr Bewegung innerhalb der Demokraten oder gerät vielleicht auch US-Präsident Trump tatsächlich mittelfristig stärker unter Druck seiner selbstbewussten Republikaner, sich da jetzt auch Kompromissen zu beugen? Ja, aus meiner Sicht ist es auch klar, dass es schon angefangen hat. Auch die Republikaner müssen dann auch sich entscheiden, wo die dann stehen, weil die werden auch zur Wahl haben, auch die Senatoren besonders. Das ist schon... Cory Gardner aus Colorado hat dann auch schon gesagt, wir müssen dann auch etwas, einen Kompromiss finden. Der Senator wird dann auch 2020 auch zur Wahl stehen. Und das ist dann auch eine wichtige Frage für die Republikaner. Wie lang kann sie dann auch mit dieser Position halten? Zuletzt hatte sich ja, wo wir bei den Republikanern sind, ja der frühere republikanische US-Präsidentschaftskandidat Romney geäußert. Er zieht nun als neuer Senator in den Kongress. Er hat gerade Trumps Amtsführung sehr generell kritisiert. Ist das eine Einzelmeinung oder spricht er für einen breiteren Widerstand, der sich dagegen Präsident Trump mittlerweile aufbaut? Ja, aus meiner Sicht, aus wo wir es gesehen haben, Gespräche hatte, es ist dann auch in der republikanischen Partei auch viel, die da gegen den Präsidenten, was er dann auch macht. Aber die sind nicht in der Öffentlichkeit, die können nicht in der Öffentlichkeit kommen. Aber mit Romney hat man auch jetzt, kann man differenzieren. Mag man mit, wenn man mitmachen kann. Und wenn man auch nicht mitmachen, dann sagt man das. Ja. Und das wird dann auch eine kleine Spaltung jetzt anfangen. Es wird wahrscheinlich ein Jahr dauern, bis es auch wirklich eine heiße Phase von den nächsten Wahlen kommt. Nancy Pelosi ist nun wieder die Führerin der Demokraten im Repräsentantenhaus. Das war sie schon einmal. Sie gilt als sehr erfahren, musste sich aber auch etwas gegen innerparteiliche Debatten bei den Demokraten durchsetzen, die sich für eine Erneuerung eingesetzt hatten. Inwieweit muss auch sie Rücksicht nehmen, die Eskalation mit dem Präsidenten, auch mit Blick auf ihre eigene Partei, nicht zu weit zu treiben? Ja, wissen Sie, ich bin auch sehr froh, dass wir dann auch so viele Frauen haben. Wir zeigen, dass sie dann auch gleichberechtigt als Politiker sein, was man auch in Deutschland auch schon kennt. Und Pelosi ist dann eine der wichtigsten und mächtigsten Gesetzgeberinnen auch in Amerika. Sie weiß dann auch, wie man Politik macht und Gesetzgebung macht. Sie hat dann auch mit dem Obamacare, diese Gesundheitswesen, auch durchgesetzt. Sie hat mit anderen Themen, auch mit dem Bailout von den Banken in der Finanzkrise auch gemacht. Sie kann das. Und sie hat dann auch ihren eigenen Reihen auch schon gezeigt, dass sie kompromissbereit waren. 4 Jahre als Speaker und dann noch eine Generation. Aber inzwischen ist sie dann auch das Beste, dann auch gegenüber den Präsidenten und den Demokraten auch zu spielen. James Bindenagel, ehemaliger US-Spitzendiplomat und mittlerweile lehrt er an der Universität Bonn zu internationalen Beziehungen. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen. Ja, ich habe zu danken. Danke.